Erster Teil: Die Wandlung des Wirtschaftslebens durch den beweglichen Geist. Erstens: Privatbetrieb. Das Eindringen des Judentums in arische Bereiche ist das Eindringen des Händlers in das gesamte Leben. Wohlgemerkt des Händlers, aber nicht des Kaufmannes, dessen den übrigen Berufen völlig gleiche Geistesart nie eine Überflutung außerkaufmännischer Gebiete mit fremdem Geist zur Folge haben konnte. Denn der arische Kaufmann hat jahrhundertelang nicht mehr an Beweglichmachung gezeigt als das Erwerben von Waren vom Erzeuger, das Liefern derselben an die, so ihrer Bedürfen, unumgänglich erfordert. Hierbei hat sich arische Warenvermittlung zu errechnen gewusst, was dem Erwerbspreise hinzuzufügen sei, um ein gutes Auskommen zu finden, womit die vermittelnde Tätigkeit den lebenserhaltenden Zweck erfüllt hatte, so dass der Sprosse solcher Kaufmannschaft dank seiner arischen Anlage leicht und ohne Schädigung anderen Berufen und Tätigkeiten zustreben konnte, ohne den arischen Staat zu gefährden. Anders war und verlief die Sache beim sekundärbeweglichen, ausgesprochenen Händlergeiste. Ihm ist die wahre Nebensache, das Bewegen und der hierbei zu erzielende möglichst große Verdienst Hauptsache, ja alleiniger Selbstzweck seiner rastlosen Tätigkeit. Das Zahlenhafte, das Geld, dessen möglichste Ziffernhöhe sind ihm Ausgangspunkt und einziges Ziel zugleich bei aller Beschäftigung mit Ware und Mensch. So wird denn seine angeborene Beweglichkeit im Zahlenhaften das Geld, und zwar dessen möglichst hohe Ziffern als Sinn und Ziel der Arbeit, durch die Beeinflussung des Warenerzeugers wie des Warenverbrauchers zu gewinnen suchen. Der rastlose und unermüdliche Warenbeweger wird, weil die Höhe des Verdienstes ja mit der Menge des Bewegten und mit der Schnelligkeit des Bewegens, dem Umsatze, wächst, zum schlauen und findigen Menschenbeweger, weil hin wiederum nur durch getrennte Beeinflussung des Erzeugers sowie des Verbrauchers der möglichst niedrige Erwerbs- und der möglichst hohe Verkaufspreis erzielt zu werden vermag. Hierdurch wird Beweglichkeit als Uranlage und Ausgangspunkt des Bedenkens von Welt und Wirksamkeit, die Gabe der Seelenbeeinflussung als eine der wesentlichsten Händlereigenschaften hervorbringen, woraus sich die sogenannte psychagogische Begabung des Juden auf das Einleuchtendste erklärt. So wird es denn vor allem nötig sein, jüdischen Händlergeist von arischem Kaufmannsgeiste zu unterscheiden, was ein flüchtiger Vergleich zwischen den reichen Hansastädten mit ihren redlichen und bedächtigen Kaufleuten und dem heutigen Großhändlertum, wie es etwa in Vertretungen ausländischer Firmen, in den Warenhäuser unserer Großstädte, bei Börsenbetrieben und den Privatbanken überzeugend in die Erscheinung tritt. Dass ganz langsam und unmerklich das Vordringen des Judentums im Wirtschaftsleben die Struktur auch des ansässigen arischen Menschen im Verfahren derart beeinflusste, dass wir heute von einer völligen geistigen, um den nach wirtschaftlichen Verjudung sprechen müssen, enthüllt eben jene Seite des Problems, die erweist, dass wir mit der rassenhaften Darstellung und Behandlung allein nicht mehr auskommen. Die größere Aktivität, stärkere Bewusstheit und Zielstrebigkeit hat über den passiveren arischen Geist den Sieg davongetragen, insofern heute der Kaufmann ganz einfach mit der alten Geistigkeit und Geschäftsführung ins Hintertreffen kommt und demnach, weil er nicht die Kraft hatte, seine Methoden und Gewohnheiten als die einzig gültigen und möglichen durchzusetzen, entweder wirtschaftlich verjudet oder aber zugrunde geht. Was aber war es nun, was der bewegliche und also Waren und Menschen nach seinem Gutdünken bewegende Jude einführte, das dem deutschen Menschen trotz Fleiß und Ausdauer derart den Boden gleichsam unter den Füßen entzog, dass er zu Falle kam oder aber den neuen Untergrund des Warenbetriebes widerstandslos akzeptieren musste, um weiter zu bestehen? Ganz einfach: die Beweglichmachung nicht nur der Waren, sondern auch der Warenerzeugungsstellen durch Zerteilung in beweglich gemachte Anteile, die den Besitzer solcher Anteile zum Teilherrn von Betrieben macht, zu denen er keine anderen als rein geldliche Beziehungen hat. Daran aber liegt das allerwesentliche Geheimnis des jüdischen Weltsieges, dass der Arier diese ihm völlig paradoxe Beweglichmachung des Unternehmens, der Fabrik, des Betriebes gestattete, dadurch, dass der errechnete Wert in Ziffern aufgeteilt auf eine Anzahl von Aktien genannten Papieren von Hand zu Hand wandern darf, was der Arier sich in der ganzen Welt, eben weil es ihm völlig ungemäß, ja im Grunde unverständlich war und ist, hat gefallen lassen. Es muss aber ein für allemal mit aller Deutlichkeit gesagt und begriffen werden, dass diese Beweglichmachung des Besitzes den jüdischen Anfang vom arischen Ende bedeutet, dieweil hier alle dem Judentum eigentümlichen geheimen Praktiken einsetzen, die den arischen Weltuntergang herbeizuführen bestimmt waren. Denn jetzt erst kann die Börse, der Ort, wo vorerst die Benötiger bestimmter Waren zusammenströmen, um das ganz berechtigte Ausgleichsspiel zwischen Warenangebot und Nachfrage zustande zu bringen, zu jener dem Arier völlig unverständlichen und unkontrollierbaren, geheimnisvollen Zentrale umgewandelt werden, wo die in Gemeinschaft operierenden Juden einander in die Hände spielend dafür Sorge tragen, dass solange arischer Besitz auf Papiere verteilt im voraus ausgemachten Wechselspiele gehandelt wird, bis mit tödlicher Sicherheit alles Eigentumsrecht auf die arische Arbeit sich in den Händen der Kinder Israels verflüchtigt hat. Dass der Arier sich diesem wirtschaftlichen Wahnsinn gefallen ließ, dass er nicht gleich von Anbeginn in seiner angeborenen Struktur und Denkart die Kraft zu sofortiger, resoluter Abwehr gegen dies erste und entscheidende wirtschaftliche Verbrechen gefunden hat, das ist seine große Sünde, an sich selber begangen, aus Ahnungslosigkeit und Erkenntnisohnmacht, die den Juden an die Übermacht seines Gottes zu glauben berechtigte, welcher Gott ja allemal nichts anderes ist als das Symbol des eigenen Geistes.